Ragnarok! Wir kappen das Luftschiff, entführen! Luftschiff genagelt, die Band steht bereit. Dancer, Barde, Genetik am Schlagzeug, High Priesterin am Keyboard. Power Metal über der Stadt. Das Luftschiff geklaut. Fliegen wir los. Power Metal über der Stadt. Brontela, volle Power, Alter. Durch die Box zu hören in der ganzen Stadt. Ha, ha. Morok, sandig, wir fressen Staub, die Boxen aufgedreht, der Flug über der Stadt, die Musik einfach überall. Aber wir fressen zu viel Staub, nix wie weg.